Ich lese aus der Bibel vom Propheten Jona aus dem 4. Kapitel. Es ist auch abgedruckt in den Programmlettern. Das ärgerte Jona sehr und er wurde wirklich zornig. Er sagte zu Gott: Ach Gott, ich habe es ja gewusst. Als ich noch in meiner Heimat war, hatte ich schon befürchtet, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte bist und deinen Zorn abwenden würdest. Genau deshalb wollte ich doch nach Tarsis fliehen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als lebendig. Gott antwortete Jona: Hast du ein Recht, so zornig zu sein? Jona ging aus der Stadt heraus und fand östlich eine gute Stelle. Da baute er sich eine Hütte und setzte sich in den Schatten. Er wollte sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Gott eine Staude wachsen, die über Jonas Kopf wuchs und ihm Schatten spendete. Denn Gott wollte ihm in seinem Ärger eine Freude machen. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Am nächsten Morgen, als es dämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, sodass sie vertrocknete. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne brannte Jona so sehr auf den Kopf, dass ihm schlecht wurde. Da wünschte er sich, er würde sterben und sagte: Ich will lieber tot sein als lebendig. Da sagte Gott zu Jona: Meinst du wirklich, dass du zu Recht wegen der Staude ärgerlich bist? Jona antwortete: Ja, zu Recht ärgere ich mich, bis ich tot bin. Und Gott sagte: Du regst dich wegen der Staude auf, die du nicht gepflanzt oder gepflegt hast. In einer Nacht wuchs sie und in einer Nacht starb sie ab. Aber Ninive hat mehr als 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können, mit all ihrem Vieh. Sollte mich die Vernichtung dieser großartigen Stadt nicht zutiefst traurig machen? Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst von Nordstern. Ich freue mich ganz besonders, dass der Tag heute nicht nur der erste Gottesdienst von Nordstern ist, sondern dass auch noch die Sonne eingeschaltet worden ist und wir wirklich einen schönen Tag heute zusammen erleben. Der erste Gottesdienst von Nordstern ist zugleich der Tag, auf den wir als Kirche oder als Kirchenprojekt, was wir ja in den letzten 2 Jahren vorbereitet haben, so ein bisschen darauf zugesteuert sind. Gottesdienst ist nicht das, was Kirche insgesamt ausmacht. Es gibt weit mehr, was Kirche bedeutet als Gottesdienst. Aber trotzdem ist Gottesdienst etwas, was schon irgendwie, zumindest so in Europa, die meisten Menschen, was sie mit Kirche verbinden, wäre ein Gottesdienst. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass das jetzt anfängt. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir als Kirche auch machen. Aber das ist jetzt eben etwas, was heute startet. Und das ist irgendwie für uns auch was Besonderes und was Tolles. Und wir sind ganz bewusst eine Kirche in dieser Stadt. Denn wir mögen Frankfurt und sind richtig, richtig gerne hierher gekommen, um hier diese Kirche zu starten. Und das ist irgendwie auch in den letzten 2 Jahren schlimmer geworden. Also ich weiß, ich habe mit manchen aus unserem Team geredet und ich weiß nicht, vielen von euch geht es, glaube ich, mittlerweile so wie mir, wenn man so, wir haben, Teil unserer Familie wohnt ein bisschen nördlich von Frankfurt und jedes Mal, wenn ich so die A5 runterkomme und dann, die Stelle kennen die meisten von euch wahrscheinlich, wenn man so über den einen Berg kommt und dann die Skyline von Frankfurt sieht, dann denke ich mal so, ja, ah, Frankfurt, das ist die Stadt und da wohne ich gerne und die mag ich. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ganz vorne in unserem Tag, in unserem Programmblatt ist ja dieses lustige Gedicht von Thomas Fix, der ein lyrisches Lob über Frankfurt geschrieben hat, ein bisschen mit Schmunzeln, würde ich sagen. Ganz am Ende, in Frankfurterisch denke ich, ganz gleich, wo ich doch bin auf der Welt, oder wo ich auch bin auf diese Welt, so bleibst nur du, mein Frankfurt, ach, mein Held. Also da scheint jemand seine Stadt zu mögen und irgendwie möchte ich gerne, also das geht mir das ähnlich und wir wollen gerne auch als Kirche eine Kirche sein, die diese Stadt liebt und die sie mag. Und deshalb habe ich als Thema für heute und als Überschrift über diesen Gottesdienst Gottes Liebe zur Stadt gesetzt. Und ich glaube, dass urbane Spiritualität, so nennen wir diese ganze Reihe, die in den ersten 4 Gottesdiensten so ein bisschen die Überschrift ist, dass urbane Spiritualität eine spannende Frage ist. Unsere Welt wird immer globaler, wir sind immer mehr vernetzt mit allen Menschen auf der ganzen Welt und gleichzeitig wird es immer urbaner. Im Jahr 1900 haben ungefähr 3-4% aller Menschen in Großstädten gewohnt. Mittlerweile, seit dem Jahr 2011, sind es über die Hälfte der Menschen, die in Großstädten wohnen und schon sehr bald, also man nimmt an, so irgendwo im Jahr 2040 werden es 2/3 sein und immer mehr. Jeden Monat ziehen in weltweit gesehen 5 Millionen Menschen vom Land in die Großstadt. Und das ist ein, geht immer weiter. Immer mehr Menschen ziehen in Großstädte und wohnen da. Und deshalb glaube ich, ist im 21. Jahrhundert irgendwie auch die Frage spannend, wie sieht denn dann urbane Spiritualität aus? Weil urbanes Leben ist ja auch irgendwie ein bisschen anders. Also die Menschen sind nicht vollkommen anders, aber sie haben andere Herausforderungen, ein anderes Umfeld, andere Chancen, andere Probleme, andere Sorgen, andere Gedanken, andere Freuden, irgendwie ein anderes Leben. Urbanes Leben sieht anders aus und deshalb glaube ich auch, dass urbane Spiritualität oder zumindest Spiritualität im urbanen Kontext andere Fragen vielleicht hat oder andere mit anderen Problemen konfrontiert ist, andere Hoffnungen braucht. Und deshalb möchte ich gerne anfangen, weil wir eine Stadt, eine Kirche sein wollen für diese Stadt Mark, zu überlegen, wie sieht urbane Spiritualität aus? Wie lebt man Spiritualität in der Stadt? Und ich glaube, dass Spiritualität etwas ist, was ganz viele Menschen insgesamt sowieso interessiert, aber eben in der Stadt dann besondere Herausforderungen. Und ich glaube, bin überzeugt, dass der christliche Glaube da besondere Antworten hat für urbane Spiritualität. Ich habe ein Buch gelesen von Edward Glaser. Es ist da in meiner Tasche, ist egal. The Triumph of the City, der dieses Phänomen Stadt sehr intensiv beschreibt. Also der Triumph der Stadt. Und der Untertitel von diesem Buch ist, wie die größte Erfindung der Menschheit uns reicher, glücklicher, grüner und gesunder macht. Und mit dieser größten Erfindung meint er die Großstadt oder die Stadt. Und seine Idee ist so ein bisschen, zum Glück gibt es Großstädte, weil sonst würden wir kaum mehr überleben können als Menschen. Und die Großstadt ist auch eine Antwort auf so ganz viele Probleme in dieser Welt. Ob es ganz so positiv optimistisch wirklich ist, weiß ich nicht. Ist seine Meinung. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die Großstadt ganz, ganz toll finden. Also es gibt, kennt ihr vielleicht so ein bisschen, gibt es auch in der Literatur oder in der Kunst so dieses, so Bilder von so Zukunftsstädten. So ganz glorifiziert, tolle Hochhäuser mit irgendwelchen Transportsystemen und alles leuchtet und ist ganz schön und grün und toll. Das würde wahrscheinlich Edward Glaser so mitdenken, so diese Idee von der Stadt in der Zukunft, in der viele Probleme der Menschheit gelöst werden. Andererseits gibt es ganz andere Bilder. Es gibt auch so die Idee von der Stadt als einem Ort, wo eher Probleme sich ausbreiten, wo viel Armut herrscht, viel Kriminalität, alles irgendwie höher ist. Die Häuser sind höher, die Kriminalität ist höher, die Mieten sind höher und alles ist, ne? Und so gibt es irgendwie, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich ganz viel Denken über Städte, über Urbanes. Die einen sehen darin eher so das größte Problem der Menschheit und die anderen sehen darin fast die Rettung der Menschheit oder zumindest den Ort, wo sie leben wollen. Und inmitten dieses Ganzen urbane Spiritualität und inmitten dieses Ganzen Kirche, die irgendwie überlegt, wie kann Glaube, auch christlicher Glaube, in der Großstadt wieder neu relevant werden, vielleicht für Menschen. Und deshalb habe ich diesen Text rausgesucht. Ihr habt ja eben, ist eben vorgelesen worden von Verena, der Text von Jona. Und zwar, weil Jona, dieser Prophet, den Gott nach Ninive gesandt hat, eine interessante Story von ihm, wie er zu dieser Stadt steht. Seine Haltung gegenüber der Stadt, die wird sehr deutlich in diesem Text. Und das möchte ich gerne ein bisschen mit euch durchgucken und ich glaube, dass da ein paar inspirierende Gedanken sind. Ganz, ganz schnell Einstieg in das Leben von Jona. Wer war das eigentlich, wann hat er gelebt und warum ist das interessant? Jona war ein Prophet Gottes. Propheten, so nennt man in der Bibel, die Personen, die von Gott benutzt worden sind. Gott hat ihnen dann manchmal was gesagt und sie sollten dann zu einem Volk, zu bestimmten Königen, zu manchen Menschen hingehen und denen das sagen. Es waren sozusagen Botschafter Gottes. Also Gott hat ihnen dann auf irgendeine besondere Art und Weise die Botschaft zukommen lassen und sie haben das dann weitergeben sollen. Und Jona war ein Prophet, der ungefähr 850 vor Christus gelebt hat und seine Geschichte war so, dass Gott ihn gesandt hat in die Stadt Ninive. Ninive war damals so ziemlich das absolute Zentrum der Welt. Es war die Hauptstadt der Assyrer. Die Assyrer waren damals die Weltmacht. Man könnte wahrscheinlich, also so eine Stadt wie Ninive für die Welt damals gibt's heute eigentlich nicht mehr. Wir haben heute viele große Metropolen, die dann für einzelne Länder wichtig sind. Aber wenn man sich vorstellt, was so zum Beispiel Paris für Frankreich ist oder London für England, so das Zentrum von Kunst, Kultur, Bildung, Politik, Wirtschaft, all diesen Dingen, das war Ninive damals für die ganze Welt. Also da waren die ganzen Professoren, die ganzen Künstler, die ganzen Politiker, die ganzen Militärs, alle waren dort in Ninive. Und es war eine Riesenstadt für damalige Verhältnisse, 120.000 Einwohner, die größte Stadt, die lag im heutigen, oder es gibt es ist heute eine Ausgrabungsstätte, da wohnt keiner mehr, eine Ruinenstadt, und die liegt im heutigen Iran. Also richtig schön im warmen Bereich, nicht so kalt wie bei uns in den letzten Monaten. Und Jonas sollte eben zu dieser Stadt hingehen und sollte ihnen die Botschaft Gottes bringen. Und die Botschaft, die er bringen sollte, war: Leute, so wie ihr miteinander umgeht, so wie ihr lebt, so kann das nicht weitergehen. Ihr müsst damit aufhören. Das, was ihr da macht, geht so nicht länger weiter. Wahrscheinlich, weil in dieser Stadt ziemlich viel von dieser negativen Seite, die Großstädte auch haben können, Wirklichkeit war. War wahrscheinlich eine Stadt, die nicht unbedingt von Nächstenliebe und einander helfen und Menschenrechten und solchen Dingen geprägt war, sondern eher von manchen Problemen, die Großstädte eben leider auch oft hervorbringen. Jonah wollte das nicht so richtig. Also Gott hat ihm gesagt, er soll da hingehen und soll denen diese Botschaft bringen. Und Jonah hatte da nicht so wirklich Bock drauf. Er hat dann versucht zu fliehen vor Gott. Gott hat ihm auf manchen Umwegen, die sehr interessant waren, wieder zurückgebracht und ist dann letztendlich doch nach Ninive reingelaufen und hat dieser Stadt diese Botschaft gesagt. Also steht nicht genau da wie, aber ich nehme an, hat sich einfach irgendwo in die Mitte gestellt, auf irgendeinen großen Platz, und hat den Leuten dann das gesagt. Und damit war dann so sein Job erledigt. Und was er ihnen genau gesagt hat, war, er hat gesagt: Leute, in 40 Tagen kommt das große Gericht und dann wird eure Stadt untergehen. Und der Grund dafür ist, dass ihr so lebt. Dass ihr hier ihr lebt in einer Art und Weise miteinander, die so nicht weitergeht. Und damit müsst ihr aufhören. Ansonsten ist in 40 Tagen Schluss mit dieser Stadt. Zum Erstaunen Jonas und eigentlich auch so ein bisschen gegen seinen Plan, haben die Leute sich das zu Herzen genommen. Und diese ganze Stadt hat sich überlegt: wenn das wirklich so ist, ja stimmt, eigentlich hat er ja so ein bisschen recht. Und es ging so ein richtiger Ruck durch die ganze Stadt. Und alle haben überlegt: dann müssen wir vielleicht ein bisschen überlegen, müssen wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Und mehr Nächstenliebe, mehr Rücksicht, mehr Hilfe untereinander. Die Leute haben aufgehört, sich gegenseitig zu unterdrücken, zu diskriminieren, vielleicht gegenseitig zu missbrauchen, und haben angefangen, anders zu leben. Zu Jonas Ärger, wie man ja in diesem allerersten Vers hier liest. Er hat sich ja richtig aufgeregt. Ein Frankfurter würde sagen, er war richtig stinkig. So. Und ich finde das auch lustig in diesem Text, wie er dreimal ja sagt: Ich ärgere mich bis zum Tod. Also es war so ein richtig kleiner Choleriker, unser Jonah. Und hat immer so einen Halsdreck gekriegt. So. Und so hat er sich darüber geärgert. Aber worüber hat er sich denn geärgert? Wenn man in den Text hinguckt, er hat sich geärgert darüber, dass diese Stadt nicht vernichtet wurde. Dass das, was er ihnen angekündigt hat, gar nicht eingetroffen ist. Und er regt sich richtig auf darüber, dass Gott wohl eine ganz andere Haltung zu dieser Stadt hatte als er. Und diese beiden Haltungen zwischen, also in zwei Personen eigentlich nur, um die es hier geht, in diesem Text, der vorgelesen wurde, in Kapitel 4 von Buch Jona, diese beiden Personen machen so die beiden unterschiedlichen Haltungen, die man gegenüber der Stadt haben kann, aus. Und das möchte ich mit euch ein bisschen angucken. Das eine ist eben Jona, der hat eine sehr negative Haltung, gucken wir uns gleich an. Und das andere ist Gott selbst. Und da würde ich sagen, er hat eine wesentlich positivere Haltung. Und es ist interessant, wie Gott in diesem ganzen Kapitel diesen Text hier Jona dann auch noch herausfordert in seine Haltung. Aber was war diese Haltung von Jona? In Vers 2 lesen wir dann, dass er sich aufregt darüber, dass Gott ihn damals schon, eigentlich damals er das sich schon gedacht hat, als er ihn losgeschickt hat, damals zu Hause aus seinem Land, wo er herkam, sagt er hier, ach Gott, ich hab's ja gewusst, als ich noch in meiner Heimat war, da habe ich schon befürchtet, dass du gnädig sein würdest. Ich hab's mir doch gedacht. Du hast mir zwar gesagt, ich soll da hingehen und denen sagen, so in 40 Tagen gibt's ein Ende mit diesem ganzen Quatsch, den ihr da produziert. Und ich habe mir damals schon gedacht, wenn ich das sage, dann eigentlich schickst du mich ja wahrscheinlich nur dahin, um diese Stadt, um der Stadt zu helfen, nicht um sie zu vernichten. Und das regt mich auf. Warum? Warum hat ihn das so aufgeregt? Ich glaube, weil Jona eine Haltung hatte gegenüber der Stadt, die, naja, wie kann man die beschreiben? Ich würde die folgende Art und Weise beschreiben. Jona hasste diese Stadt, weil diese Stadt so ziemlich die Summe von allem war, was er für schlecht, böse, falsch und ja, einfach schlimm empfand. Die Leute, die da lebten, die waren anders als er. Die sprachen eine andere Sprache als er, die sahen vielleicht auch ein bisschen anders aus als er, die kamen, die hatten andere Werte als er, die lebten nach anderen moralischen Gedanken als er und was für ihn am allerschlimmsten war, die glaubten an einen anderen Gott als er. Und anders bedeutete in seinem Denken schlechter. Und das, er war so einer, der dann auf die gerne herabguckte, die anders dachten. Die kommen aus einem anderen Land, die reden eine andere Sprache, komisch. Und die glauben auch an einen anderen Gott, die leben nach anderen moralischen Vorstellungen, ganz schlecht. Es wäre besser, wenn es die nicht gäbe. Es wäre besser, wenn es nur so Typen wie mich gäbe. Und ich glaube, er kam sich ziemlich gut vor. So, vor sich selbst und vor seinem Gott. Und er dachte, und dann steht ja dann etwas später, dass er aus Ninive dann rausging und sich da so hinsetzte. Und wahrscheinlich war so seine Haltung, hier ist der Gute, da sind die Bösen. Hier ist der Gerechte, da sind die Schlimmen. Hier ist der, der Gottes Wohlgefallen irgendwie hat. Und da sind die, vernichte sie alle. Das war so Jonas Haltung, wahrscheinlich schon ziemlich radikal. Ich glaube, wenn man ihm eine Waffe in die Hand gegeben hätte, dann hätte man ihn hinterher wahrscheinlich einen Terroristen genannt. Also das war wirklich in seinem Herzen wohl irgendwie los, diese Abneigung gegenüber diesen Typen, die er da, zu denen Gott ihn da eigentlich gesandt hatte. Nur weil sie eine andere Nationalität, andere Werte, andere Kultur, andere Sicht der Dinge und vielleicht auch eine andere Religion hatten. Ich glaube, dass diese Haltung, die Jona hier so an den Tag legt, vielleicht in der Art und Weise, wie sie so krass deutlich wird, gibt es. Ich glaube, das ist eine, die gerade diese Haltung erzeugt immer wieder und hat, wenn man in die Geschichte guckt, immer wieder Probleme erzeugt und tut es auch heute. Überall, wo diese Haltung gegenüber einer Stadt oder einem Volk oder Menschen passiert, ich bin der Gute und die anderen eben nicht. Ich bin der Gerechte, ich bin der Heilige und die anderen eben nicht. Ich bin besser als die anderen, wird es eigentlich immer schwierig. Weil es führt immer zu Überheblichkeit, zu Unterdrückung, zu Diskriminierung, im schlimmsten Fall zu Missbrauch und Krieg und all solchen schlimmen Dingen. Und das war die Haltung von Jona. Schon irgendwie krass, so als der Prophet Gottes, so eine Haltung an den Tag zu legen. Aber Gott fordert ihn ja heraus. Ich glaube, dass wir, wenn wir urbane Spiritualität leben, diese Haltung auch aus einer es gibt auch eine spirituelle Spielform dieser Haltung. Eine religiöse Form dieser Haltung. Meine Religion, mein Gedanke, wie ich über Gott denke, das ist der Richtige. Das kann man ja annehmen. Aber alle, die anders denken, sind eigentlich schlechter. Und die mag Gott auch nicht so wirklich und die sollten eigentlich besser alle nicht existieren. Oder sollten, die können wir ruhig unterdrücken oder da dürfen wir zumindest herabgucken drauf. Herausfordernd. Also ich glaube, wenn die heutige Presse über Jona schreiben würde, die würde ihn wahrscheinlich so irgendwie was wie so einen religiösen Fanatiker oder irgendwie sowas beschreiben. Und wegen dieser Haltung gegenüber dieser Stadt, vor der er da stand. Gott hat ihn dann ziemlich herausgefordert und hat ihn versucht, ihn zu verändern und hat gesagt, Jona, also so geht das nicht so ganz. Da müssen wir mal drüber reden. Und ich, ja, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Es ist ganz interessant, wie Gott dann in die ganze Sache eingreift und Gott derjenige wird auf einmal, der eine ganz andere Haltung gegenüber der Stadt an den Tag legt. Wenn ihr mit mir reingucken wollt in den Text, Gott nimmt dann Jona ja dann, also Jona geht dann aus der Stadt raus und dann macht Gott mit Jona so eine ganz witzige kleine Sache. Also Jona saß dann so etwas außerhalb, hatte sich so einen kleinen Hügel gesucht, wo er auf die Stadt runtergucken konnte. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel mal, ich stelle mir das vor, so wie auf dem Lorberg. Weiß nicht, wer da schon mal war. Da kann man so ein bisschen von oben auf die Stadt runtergucken, sieht das so alles da. Und da hat er sich so seinen Campingstuhl hingestellt und ein kleines Zelt aufgeschlagen, wo er dann ein paar Nächte drin übernachtet hatte. und vielleicht auch einen Grill angemacht, ein bisschen was zu trinken dabei. Und dann hat er da gesessen und hat darauf gewartet, dass die 40 Tage, die er ja angekündigt hat, ablaufen, und hat dann so immer die Tage gezählt und gewartet, bis dann endlich das passiert, wo er sich darauf gefreut hat, dass irgendwie so diese ganze Stadt vernichtet wird und endlich den bösen Menschen da genau das passiert, was er gedacht hatte, was richtig wäre, dass sie alle vernichtet werden. Gott in einer sehr humorvollen, aber doch sensiblen Art und Weise kommt dann und lässt einen Busch wachsen, der so über seinen Campingstuhl ragte und schön Schatten spendete, damit er da nicht so ganz in der Sonne brutzelte, weil dort unten in Mesopotamien, da kann es schon mal richtig heiß werden im Sommer, wahrscheinlich war es das. Und Jona freut sich darüber. Super cool, so ein bisschen hier so ein natürlicher Sonnenschirm. Und am nächsten Morgen aber ist das ganze Ding verdorrt und weg. Ne? Total nur das Gestrüpp. Die ganzen Blätter sind runtergefallen und keinen Schatten mehr da. Und dann steht hier so die Sonne, schien ihm auf den Kopf. Und er riecht sich wieder auf, ne? Bis zum Tod, so ungefähr. Und kriegt richtig den Hals. Und das Ganze war eine Sache, die Gott so gemacht hat, damit, weil er dem Jona was zeigen wollte. Er hat dem Jona etwas gegeben, was er auf einmal mochte. Sowas ganz Simples, wie nur so ein blöder kleiner Busch, aber es hat ihm zumindest mal für einen kurzen Moment sehr gefallen, dass das Ding da war. Und dann nimmt es ihn wieder weg und Jona regt sich auf, ne, weil er etwas, was er mochte, auf einmal kaputt gegangen war, weg war. Und dann sagt er, und das sind diese letzten beiden Verse, die bemerkenswert sind, Vers 10, da sagte Gott, du regst dich wegen der Staude auf, die du nicht gepflanzt oder gepflegt hast. In der Nacht wuchs sie und in einer Nacht starb sie wieder ab. Mit anderen Worten, ja Jona, kann ich auch verstehen. Ne? Die hast du gemocht und jetzt magst du es nicht, dass sie nicht mehr da ist. Und jetzt sagt Gott, aber Ninive hat mehr als 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können mit all ihrem Vieh. Entscheidender Satz. Sollte mich die Vernichtung dieser großartigen Stadt nicht zutiefst traurig machen, Jona? Jona, du regst dich auf und du bist traurig, weil so ein blöder Busch weg ist. Aber dass so eine ganze Stadt mit all diesen Menschen vernichtet werden soll, darüber freust du dich? Jona, was ist denn mit dir los? Was ist denn da in deinem Inneren für eine Haltung? So ein Busch, da gibt's, da bist du gleich zu Tode betrübt, wenn der weg ist, aber die ganze Stadt? Jetzt kann man sich natürlich denken, warum schickt Gott Jona eigentlich überhaupt nach Ninive, um zu sagen, um diese Vernichtung anzukündigen? Könnte man sich denken, vielleicht weil der Gott jemand ist, dem die Menschen egal sind und es ihm im Prinzip nur darauf drängt, die Menschen zu vernichten. Nee. So ist es, glaube ich, nicht. In Vers 2 stand ja, dass Gott schon in dem Moment, wo er Jona losgeschickt hat, eigentlich die Idee feststand, nicht die Stadt zu vernichten, sondern Jona mit dieser Botschaft hinzuschicken, um die Stadt zu retten. Gott hat Jona nach Ninive geschickt, weil ihm diese Stadt echt am Herzen lag, mit dieser Botschaft. Weil die Art, wie sie miteinander umgegangen sind in Ninive damals, etwas war, wo Gott sagte, also das sind Menschen, die so miteinander umgehen, da kann ich nicht einfach daneben stehen und kann gleichgültig zugucken. Wenn Menschen andere Menschen unterdrücken, missbrauchen, misshandeln, diskriminieren, wie auch immer, dann kann, und das alle miteinander. Ja, und wer Großstädte ein bisschen kennt, der weiß, was für Dynamiken das entwickeln kann, ja, dass Menschen andere unterdrücken. Gerade in Großstädten kommt das leider oft sehr negativ zum Vorschein. Und ich glaube, auch in Frankfurt kennen wir das. Ich stelle mir manchmal vor, wie Jona nach Ninive reingelaufen ist. In diese Riesenstadt, er muss ja dann da reingegangen sein, um seine Botschaft loszuwerden. Und er ist wahrscheinlich da durchgelaufen und hat sich die ganze Zeit gedacht, diese Menschen, die sind alle, nein. Und hat diese ganzen Sachen gesehen, wo Gott auch selber sagen würde, puh, das finde ich auch nicht toll, dass die das einander antun. Nur Jona hatte eine ganz andere Haltung. Er fühlte sich die ganze Zeit besser. Er wollte nur, dass diese Stadt vernichtet wird. Gott hat drauf geguckt und hat sich ganz was anderes gedacht. Er hat gedacht, wie kriege ich das hin, dass diese Menschen aufhören damit, sich gegenseitig so zu unterdrücken, zu missbrauchen und so weiter. Und hat deshalb Jona hingeschickt und hat das Gericht angekündigt, damit es Veränderungen gibt, um die Stadt zu verändern. Und darüber regt Jona sich hinterher auf. In Gottes Herz steckt etwas ganz anderes, als ich habe Lust darauf, Menschen zu leiden zu sehen. Im Gegenteil, wenn Menschen leiden, dann bewegt es Gottes Herz. Und dann kann er nicht einfach gleichgültig daneben stehen. Und dann kommt er aus Liebe und kündigt eine Konsequenz an und sagt, Leute, ne, so kann das nicht weitergehen. Ihr müsst damit aufhören. Das will ich euch gerne mal wieder sagen. Und dann sagt er hier, finde ich ganz toll, ne, aber Ninive hat mehr als 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können, mit all ihrem Vieh. Warum liebt Gott die Stadt? Warum mag er die so? Warum ist Gott ein, könnte man fast sagen, Großstadtliebhaber? Er nennt hier zwei Gründe. 120.000 Menschen. Ich weiß nicht, wer dieses Phänomen vielleicht aus seiner eigenen Kindheit noch kennt. Ich kenne es von meinen beiden Kindern. Kinder lieben Süßigkeiten. Ja? Also wenn man einem Kind so Süßigkeit mitbringt, irgendwie aus dem irgendwo war und bringt was mit. Selbst für Kinder, die das immer wieder schon kriegen, ist das immer wieder sowas, da gehen die Augen groß auf und dann fangen die Augen an zu leuchten. Und ich weiß nicht, wer von euch das noch von früher kennt, oder vielleicht von den eigenen Kindern, ja, was so ein Lolli oder was weiß ich, das schon auslösen kann an Faszination, Zuneigung, Freude, ne? Leuchtende Augen. Und wenn man dann mit Kindern in so einen Süßigkeitenladen geht, ja, ich weiß nicht, hier in Frankfurt gibt es das, glaube ich, unten im Karstadt so, gibt's so eine Ecke, wo, wow, da ist so voll die, das ist dann so der Overflow an, wow, da gibt es ja alle möglichen Formen, Farben, Geschmäcker und so weiter. Ich glaube, für Gott ist das ganz ähnlich, wenn er eine Großstadt sieht. Also Gott liebt Menschen. Und wenn er einen hat, ne, dann kann er sich schon freuen darüber, weil das ist etwas, was er gemacht hat, was er, wo er Zuneigung zu hat, die sind ihm nicht egal, die mag er, jeden Einzelnen. Und wenn er dann 120.000 auf einmal sieht, dann ist das wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Und ich würde sagen, wenn er dann 700.000 in Frankfurt sieht, wow, 120.000 hat schon das hier bei Gott ausgelöst. Frankfurt Metropolitan Area hat, glaube ich, 4,5 Millionen. Das ist nichts, was Gott einfach unbewegt lässt. Timothy Keller, ein Autor und Pastor, hat gesagt, Gott mag Großstädte so sehr, weil sie mehr Menschen pro Quadratkilometer haben als alles andere. Und Menschen sind schließlich das, was Gott total toll findet und mag. Und interessant ist die Haltung Gottes gegenüber diesen Menschen aus Ninive. Natürlich, sagt er, das, was ihr da die ganze Zeit gemacht habt, ne, das muss aufhören. Aber nicht so wie Jona, mit einer ganz anderen Haltung. Gott sagt es aus Liebe, weil er interessiert ist an ihrem Wohl. Und deshalb sagt er, es muss aufhören. Jona hätte es am liebsten beendet, dadurch, dass Feuer vom Himmel fällt und die ganze Stadt weg ist. Das war überhaupt nicht Gottes Idee, das wollte er nicht, sondern er wollte, dass sie anfangen, wieder so miteinander umzugehen, wie er sich das eigentlich gedacht hatte. Und deshalb schenkt er seinen Jona dahin. Also zwei unterschiedliche Haltungen. Jonas und Gottes. Jona, nur das Schlechte gesehen, sich selber gedacht, ich bin der Bessere. Und Gott, der eben sagt, ich liebe diese Stadt. Aber, und ich glaube, ich möchte gerne, dass Nordstein eine Kirche ist, oder ich wünsche mir, dass ich selber jemand bin und dass wir herausgefordert werden, nicht die Haltung von Jona zu haben, wenn wir Menschen anderer Rasse, anderen Geschlechts, anderer Nationalität, anderer Sprache, anderer Religion sehen und mit denen zusammenkommen. Und Städte sind Orte, wo gerade das viel passiert, weil in Städten gibt es viel mehr unterschiedliche Menschen von überall her, die hier wohnen, was toll ist. Und ich glaube, wenn man die Haltung von Jona an den Tag legt, wird das zu einem Problem. Und das wird auch immer wieder zum Problem, weil diese Haltung gibt es immer wieder überall. Und ich bin selber herausgefordert, an dieser Stelle die nicht zu haben, sondern mir die Haltung Gottes zu eigen zu machen. Aber wie kommt man zu der Haltung Gottes? Und ich glaube, es wäre toll, wenn Nordstern dazu beitragen könnte, eine Kirche wäre, die die Haltung Gottes hätte. Ich will nicht eine Kirche bauen, die am Rande der Stadt, also bildlich gesprochen, irgendwo auf dem Hügel ist und auf die Stadt guckt und sagt, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Ja, das sind die schlimmen Menschen und wir hier in der Kirche, wir sind die Heiligen. Ich glaube, dass Kirche leider oft so, vielleicht sogar zu Recht so wahrgenommen wird. Von außen, auch von innen. Und das ist genau das, was ich glaube, was nicht im Sinne Gottes wäre und was auch nicht in meinem Sinne wäre, dass Nordstern so ist. Weil ich möchte eine Kirche, die die Haltung Gottes gegenüber der Stadt hat. Aber wie kommt man dahin? Wie kann man da verändert werden? Wie kann man die Haltung Gottes bekommen? Es ist ganz interessant, das ist das letzte Kapitel vom Buch Jona. Es geht nach diesem Text, den wir gelesen haben, nicht weiter. Das ist wirklich der letzte Vers. Also die Erzählung reißt einfach ab. Was ist mit Jona passiert? Wissen wir, ob er sich verändert hat? Ob er einfach wieder nach Hause gegangen ist, voll seines ganzen Hasses und seiner Selbstgerechtigkeit? Oder hat er sich wirklich verändert? Kann man das wissen? Steht ja nicht da. Ich glaube, wir können es wissen. Und ich bin überzeugt, dass er sich verändert hat. Warum? Jona hat dieses Buch geschrieben, nachdem er das erlebt hat. Und kein Mensch schreibt ein Buch, in dem er selbst als der größte Depp und fast Rassist dasteht, selbst, wenn das nicht ein Lebensabschnitt ist, der weit hinter ihm liegt und er von Gott verändert worden ist. Ich glaube, dass diese Worte, die Gott ganz am Ende dort sagt, der Moment war, und es ist ja also auch literarisch interessant, er lässt es einfach abreißen. Es steht nicht mal mit einem Satz nur da, dass er irgendwie nach Hause gegangen ist oder was mit Ninive passiert ist. Es steht überhaupt nicht da, sondern es hört einfach auf und es hallt nach. Weil dieser Satz, den Gott da gesagt hat, der Moment war, an dem Jona die radikale Gnade Gottes, die intensive Liebe Gottes zu der Stadt erlebt hat. Und das hat sein Leben verändert. Ich glaube, er hat da gesessen, noch ein paar Tage und hat über diesen Satz nachgedacht. Und ich glaube, er ist anders wieder zurück durch Ninive nach Hause gegangen. Mit ganz anderen Augen zu dieser Stadt. Weil er hat dort Gott ganz anders verstanden. Er hat gesehen, Gott ist gar nicht interessiert daran, mich dahin zu schicken, damit die Stadt vernichtet wird, sondern er ist daran interessiert, dass mich dahin zu schicken, damit diese Stadt verändert wird, gerettet wird zum Guten. Es war das persönliche Erlebnis der radikalen Gnade Gottes, dort auf seinem Campingstuhl außerhalb von Ninive. Und ich glaube, dass genau dieses persönliche Erlebnis der radikalen Gnade Gottes genau das ist, was auch uns verändern kann. Das ist das Evangelium. Dieses radikale Erlebnis der Gnade Gottes, das ist das, was wir Evangelium nennen. Und das ist das, was bei uns hier bei Nordstern irgendwie immer im Mittelpunkt stehen soll, was uns fasziniert an Gott, dass er genauso ist. Und das hat wieder mit einem Mann zu tun und mit seiner Stadt und mit einem Hügel. 850 Jahre nach Jona ging wieder ein Mann aus einer Stadt heraus auf einen Hügel. Aber er ging nicht hinaus, um sich den Tod der Menschen anzugucken, sondern ging heraus, um für diese Menschen den Tod auf sich zu nehmen. Die Rede ist von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, den Gott gesandt hatte, wieder mal einen, den er gesandt hatte, und seiner Stadt Jerusalem, gar nicht so weit weg. Und er ging heraus aus dem Hügel Golgatha. Und das haben wir vor einer Woche gefeiert an Ostern, dass Gott genau das getan hat. Dass er eben nicht wie Jona rausging, um sich zu retten und sich das Tod und das Leid der Menschen anzusehen, sondern er ging hinaus mit einem Kreuz auf seinem Rücken, um sein Leben zu geben, um zu sterben, damit die Menschen leben können. Ich glaube, man kann zu einem Menschen werden, der die Stadt liebt wie Gott, wenn man erlebt, wenn man persönlich dieses Erlebnis der radikalen Gnade Gottes hat. Wenn man merkt, dieser Gott ist doch wirklich ganz anders und er ist es sogar zu mir. Und das ist das, wo ich sagen würde, davon ist Nordstern begeistert. Hoffe ich. Ich bin's und wir sind es. Und ich möchte mit dieser Idee anstecken. Das wollen wir gerne. Von dem Gott, der das getan hat, der eben so über seine Stadt und seine Menschen denkt. Jesus ist für Sünder gestorben, um sie zu retten. Und nicht gekommen, er ist nicht der Gott, der Menschen einfach nur beherrschen und vernichten möchte, im Gegenteil, um sie zu retten. Denn es ist Gnade, die dort passiert ist. Ich glaube, das hat Jona dort an diesem Moment sehr tief kapiert. Und ich glaube, wenn wir das kapieren, dann werden wir andere Haltung gegenüber unserer eigenen Stadt haben. Und das kann Menschen verändern, eine andere Haltung gegenüber anderen Menschen und der Stadt zu haben. Und das ist das, was ich glaube, ich irgendwie neu von Jona gelernt habe, von Gott in der Geschichte von Jona. Und das ist, glaube ich, das, was herausfordern kann, wie wir urbane Spiritualität leben. In einer Stadt, die mit so vielen unterschiedlichen Menschen eben lebt. Und ich hoffe, dazu beiträgt, eine Stadt ist, ich hoffe, dass Frankfurt eine Stadt ist oder dass wir in Frankfurt Menschen sind, die eben die Haltung Gottes irgendwie leben können durch das radikale Erlebnis der Gnade Gottes. Wir haben noch drei weitere Predigten zum Thema urbane Spiritualität. Die werden bei den nächsten drei Gottesdiensten, die wir haben werden, kommen. Dann geht es um andere Männer und ihre Geschichte mit ihren Städten. Und dazu lade ich euch auch ganz herzlich ein.